Jésus-Christ, parce que c'est lui la personne qui frappe à ta porte. On va lire maintenant Apocalypse 3, verset 20. This is not only for yourself. You and me, he's still knocking. The Holy Ghost is knocking. Because in any, you know, all the time we take decision. You don't take decision without the power of the Holy Spirit. Are you getting it? Mm-hmm. And that's why he's still knocking, that you will allow him to take whatever decision you want to take. He will be the one taking it. Mm-hmm. He's still knocking. Und dieses Anklopfen gilt nicht nur für die Ungläubigen, für Menschen, die nicht errettet sind, damit sie Errettung empfangen, sondern es gilt auch für uns, für Kinder Gottes, denn wir müssen uns jeden Tag für Jesus Christus entscheiden. Und wenn wir Entscheidungen treffen, auch in Bezug auf gewisse Dinge, dann sollen diese Entscheidungen durch den Heiligen Geist geleitet sein. Und deswegen klopft er nach wie vor an unsere Tür an, dass wir uns weiterhin für ihn entscheiden. Et quand Jésus-Christ dit qu'il frappe à la porte de nos corps, c'est pas seulement, il parle pas seulement aux incroyants, mais surtout aussi à ses enfants, parce que dans toutes choses ou bien dans toutes les décisions, on doit toujours, soit on choisit Jésus-Christ ou bien on rejette Jésus-Christ. C'est plus ça pourquoi on a toujours invité le Saint-Esprit pour continuer à choisir Jésus-Christ. Praise the Lord. He knocks in so many ways. Und er klopft auf viele Weisen an. Et il frappe dans les manières différentes. Through this message, he's knocking. Durch diese Botschaft beispielsweise klopft er an dein Herz. Et à travers ce message, il frappe à ta porte. Amen. Amen. Through this message, through a lot of messages that you have been hearing here, he's knocking. He's the one knocking. Durch die ganzen Botschaften, die du bisher hier gehört hast, klopft er an deine Tür. À travers ce message, mais aussi à travers des autres messages que tu as entendus, il frappe toujours à ta porte. Amen. Amen. The Holy Ghost is knocking. I'm telling you, let it be Christ alone. Der Heilige Geist klopft an deiner Tür und sagt dir, lass zu, dass es Christus alleine ist. Et le Saint-Esprit aussi, il frappe à ta porte pour te dire, permets que ce soit seulement Jésus-Christ dans ta vie. In verse 20, it says, behold, I stand at the door and knock. Verset 20. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and will sup with him and he with me. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. You cannot live in his word without hearing his voice. Du kannst nicht in der Welt von Christus leben, ohne seine Stimme zu hören. Et tu ne peux pas vivre au monde du Christ sans entendre sa voix. And also you cannot live in his word and not be clean. Und du kannst nicht in der Welt von Christus leben, ohne rein zu sein. Es ist ein Muss, dass du von ihm gereinigt wirst. Et tu ne peux pas vivre dans son monde sans être purifié par lui. C'est obligatoire. You can see the difference between you and years ago. Amen. Und du between today and last year. Amen. You can see how he's cleaning you and cleaning you and cleaning you. Gradually. It's a process. Und du kannst sicherlich auch den Unterschied feststellen zwischen der Person, die du heute bist und die Person, die du vor zwei Jahren warst oder der Person, die du letztes Jahr warst. Und du siehst, dass der Herr dich immer reinigt und uns weiterhin rein macht. Oui, tu peux voir qu'il y a une différence entre la personne que tu étais avant ou bien même année passée parce qu'il continue toujours à te purifier. Just like 1 Peter 1 said that our souls are being cleaned through the truth. Mm-hmm. By obeying the truth. That is how our souls are clean. Mm-hmm. Und in 1. Petrus lesen wir, dass unsere Seele gereinigt wird durch die Wahrheit. Et dans Pierre, on peut lire que nos âmes sont toujours purifiées à travers la vérité. Praise the Lord. Amen. If without obeying the truth, our souls can never be clean. Unsere Seele kann nicht rein sein, wenn wir der Wahrheit nicht gehorchen. Et nos âmes ne peuvent pas être purifiées si on n'obéit pas à la vérité. Our soul cannot be clean with lies. Denn unsere Seele kann nicht durch Lügen gereinigt werden. Parce que nos âmes ne peuvent pas être purifiées avec des mensonges. Amen. With religion, whatever they call their truths. Unsere Seele kann auch nicht durch Religion gereinigt werden und das, was sie die Wahrheit nennen, gereinigt werden. Et ça ne marche pas aussi à travers la religion, mais ce que le monde appelle la vérité. Christ, the truth must be the cleaner. Christus allein, die Wahrheit, muss derjenige sein, der reinigt. Le Christ lui-même, qui est la vérité, c'est lui qui purifie. Oh, he must be in our heart and in our mouth. Denn er muss in unserem Herzen und in unserem Mund sein. Il doit être dans nos cœurs et dans nos bouches. Amen. Not just in your heart alone, and not just in your mouth alone. In both. Er darf nicht nur in deinem Herzen allein sein oder ein Lippenbekenntnis allein sein, sondern er muss sowohl in deinem Herzen als auch auf deinem Mund als Ausspruch da sein. Et il ne doit pas seulement être dans ton cœur ou bien seulement dans ta bouche, mais dans ton cœur et dans ta bouche. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Our mouth is very, very important. Unser Mund ist sehr, sehr wichtig. Our tongue. Unsere Worte, das, was wir aussprechen, unsere Zunge. Et notre bouche est très, très important. Go to Proverbs 18, please. Wir gehen zu Sprüche 18. On va lire Proverbe 18. Proverbe 18. Praise the Lord. Proverbe 18, verse 21. Sprüche 18, Vers 21. Proverbe 18, Vers 21. That death and life are in the power of your tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Praise the Lord. Amen. Death and life is in your tongue. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. And Deuteronomy 30 said, "You choose life." Und in 5. Mose steht, dass wir uns für das Leben entscheiden sollen. Wo? Deuteronomy 30. Et Deuteronome nous dit qu'on doit choisir la vie. Amen. And Colossians 3 said, Christ is our life. Und in Kolosser 3 lesen wir, dass Christus unser Leben ist. Et Colossians 3 nous dit que le Christ est notre vie. And in all together I said, choose Christ. Und wenn man alles zusammennimmt, dann heißt es, entscheidet euch für Christus. Et en tout, on peut voir qu'il nous dit qu'on doit choisir Jésus-Christ. It means our tongue must be Christ. Das heißt, unsere Zunge muss Christus sein. Donc ça montre notre langue doit être Jésus-Christ. And not even positive speaking. Und nicht positives Reden. Et pas des paroles positives. Amen. Positive speaking is flesh and blood. Positives It's Reden. Flesh. Ist Fleisch. Et les paroles positives sont charnel. Amen. Christ speaking is the spirit. Aber wenn wir Christus sprechen, dann sprechen wir den Geist. Mais quand tu parles le Christ, tu parles sur le Christ, c'est spirituel. Our words might not even be good naturally. We don't speak good words. We speak Christ. Und natürlich gesehen können unsere Worte, die wir aussprechen, vielleicht nicht gut erscheinen. Aber wir sprechen nicht das, was in den Ohren der Menschen gut klingt, sondern wir sprechen Christus aus. Et peut-être naturellement nos paroles ne sont pas bien, mais nous on parle pas ce que le monde appelle bien, mais on parle ce que Christ veut. Remember in Matthew 16, Peter spoke good words to Jesus. Erinnert you euch an. You will not die. Jesus rebuke him. Erinnert euch an Matthäus 16, wo Petrus sehr gute Worte gegenüber Jesus ausgesprochen hat und gesagt hat, du wirst nicht sterben. Aber Jesus hat ihn verweigert. Et on peut lire aussi dans Jean que Pierre a dit de bons mots à Jésus-Christ. Il a dit que tu ne vas pas mourir, mais Jésus-Christ a rejeté les mots de Pierre. Our tongue must be Christ. Unsere Zunge muss Christus sein. Nous langues doivent être le Christ. James 3. Wir lesen Jakobus 3. On va lire Jacques 3. Praise the Lord. Amen. Please, your homework. Read the whole of James 3. Amen. Eure Hausaufgabe ist Jakobus 3, das ganze Kapitel. Et notre devoir est Jacques 3. On va lire ça à la maison. Amen. Amen. James 3, from verse 1. My brethren, be not many masters. Verset 1. Knowing that we shall receive the greater condemnation. For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body. Behold, verse 3. Behold, we put bits in the horse's mouth, that they may obey us, and we turn about their whole body. Behold also the sheep, which though they be so great, and are driven of fierce words, yet are they turned about with a very small hand. Whatsoever the governor listed, verse 5, yes. Even so the tongue is a little member and boasted great things. Behold how great a matter is, a matter a little fire kindled. Verse 6. And the tongue is a fire, a word of iniquity. So is the tongue among our members, that it defied the whole body, and set on the fire the course of nature, and it is set on fire of hell. For every kind of beast, and of bird, and of serpent, and of things is this. In the sea is tamed and hath been tamed of mankind. Verse 8. But the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. Praise the Lord. Amen. It's talking about your tongue. Amen. Amen. Therefore, verse 9. 9. Therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. Out of the same mouth proceeded blessing, curses. My brethren, these things ought not to be so. Doth a fountain sent forth at the same place sweet water and bitter? Can the fig tree, my brethren, bear olive berries? Those? Either a vine fig, so can no fountain both yield salt water and fresh. Amen. Praise the Lord. Amen. Please let it be your homework. Amen. Jacques, toi et notre devoir. Once you come into Christ's kingdom, you learn everything, including how to speak and what to speak. Wenn du in das Königreich von Christus kommst, lernst du alles von neu, und das schließt auch die Dinge ein, die du aussprichst und die Dinge, die du sagst. Et quand tu viens vers Jésus-Christ, tu apprends tout et tu apprends aussi comment parler puis ce que tu dis. It is not speaking good things. What this world calls good things. Und es geht nicht darum, gute Sachen und gute Dinge auszusprechen, was die Welt für gut erachtet. Et il s'agit pas de parler des bonnes choses, ce que le monde appelle des bonnes choses. The words must come from Christ. Die Worte müssen von Christus kommen. Mais les paroles doivent venir de Jésus-Christ. They must come from your spirit, the part of you that is completely saved. Und sie müssen aus deinem Geist kommen, der Teil von dir, der komplett errettet ist. Mais ça doit venir complètement de ton esprit, le parti qui est sauvé. Amen. And that's why the truth must be rooted in you. Und deshalb muss die Wahrheit in dir verwurzelt sein, in deinem Herzen. C'est ça pourquoi la vérité doit être racinée en toi, dans ton cœur. Amen. That you answer question well does not mean you are rooted in the truth. Dass du Fragen richtig beantworten kannst, bedeutet nicht, dass du in der Wahrheit verwurzelt bist. Et seulement parce que tu peux répondre à des questions correctement, ça montre pas que tu es raciné dans la vérité. Until you are rooted in the truth, Satan is just like he will take you. Solange du nicht in der Wahrheit verwurzelt bist, bist du ein leichtes Spiel für den Teufel und er kann dich leicht herausziehen. Et si tu n'es pas raciné dans la vérité, là, le diable a toujours, il peut toujours t'arracher de Jésus-Christ. Wir lesen Markus 12. Praise the Lord. On va lire Matthieu 12. On va lire Marc 12. Erinnert euch daran, dass es eine Person gab, die die guten und richtigen Antworten gegeben hat. Et si on peut voir une personne qui donnait des bonnes réponses. Amen. You know, in your Bible studies, in our Bible studies here, we ask people questions and they answer well. Amen. You know, those wise must be rooted. If they are Christ, they must be rooted. It must be coming from the Spirit. Not just saying it. Saying it is not enough. In unseren Bible Studies beispielsweise, da stellen wir den Menschen auch viele Fragen und sie scheinen auch die richtigen Antworten zu geben. Aber es reicht nicht nur, diese richtigen Antworten auszusprechen, sondern diese Wahrheit muss wirklich verwurzelt sein in ihren Herzen. Et même si dans, même dans nos écoles dans nos études bibliques, si on demande des questions, il y a des gens qui peuvent donner toujours des bonnes réponses, mais ça ne suffit pas parce que la vérité doit toujours être racinée en toi. Ce n'est pas que tu les dis avec ta bouche, mais dans ton cœur, ce n'est pas dedans. Praise the Lord. Amen. From verse 28 to 34. Markus 12, Vers 28. He said, and Mark one of the scribes came, and having heard him, verse 28, reasoning together, and privily, perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? And Jesus answered him, the first of all the commandment is, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Verse 30. And thou shalt love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. You know, people come here, they just answer questions. You can't just see, you understand me? They are not different from here. Amen. And with all your strength, this is the first commandment, verse 31. Verse 31. And the second is like, namely this, thou shalt love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. You cannot love your neighbor if your neighbor is not Christ. Du kannst deinen Nächsten nicht lieben, wenn dein Nächster nicht Christus ist. You don't see them as Christ. Wenn du sie nicht als Christus siehst. Tu ne peux pas aimer ton prochain si ton prochain n'est pas le Christ. If you are not seeing Christ in everything, you can never love them. Amen. Wenn du Christus nicht in allem siehst, wirst du nicht in der Lage sein, sie zu lieben. Et si tu ne vois pas le Christ en tout, tu vas pas être capable à les aimer. It's either they have Christ or through because of Christ you are there to bring them to Christ. It must be Christ. Entweder, then you can love them. Entweder haben diese Menschen bereits Christus und du betrachtest sie als Christus, oder du siehst diese Menschen als Christus und hilfst denen dabei rauszukommen und zu Christus zu kommen. Et soit les gens là ont déjà Jésus-Christ, ou bien tu les aimes pour les amener vers Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Verse 32. And the scribe said unto him, well, master, thou hast said the truth. For there is one God, and there is none other but he. Verse 33. And to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbor as himself, is more than all whole burnt offering and sacrifices. Amen. Verse 34. And when Jesus saw that, he answered decreedly, discreetly. He said unto him, thou art not far from the kingdom of God. Mm. And no man after that does ask him any question. Mm. You are not there, but you are not far from there. You are not far from there, but you are not there. Mm. Christus sagt zu der Person, du bist nicht fern vom Reich Gottes, aber du bist noch nicht angekommen. Et Jésus dit que tu n'es pas au royaume des cieux, mais tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Amen. Amen. Remember in Matthew 15, Jesus said they worship me with their mouth. Erinnert euch an with their lips, but their heart is far from me. Erinnert euch an Matthäus 15, wo der Herr sagt, sie ehren mich mit ihren Lippen, aber ihre Herzen sind weit fern von mir. Et rappelez-vous à Matthieu 15, où Jésus Christ dit qu'il me les adore, mais me loue avec leur bouche, mais leur cœur sont loin de moi. Amen. And if you add it to Romans 10, Romans 10 says, with the heart man believeth, and with your mouth confession is made. Mm. Amen. Und wenn wir Römer 10 dazu ziehen, da steht, dass wir mit unserem Mund bekennen und mit unserem Herzen glauben. Et dans Romains 10, on peut lire qu'on croit avec nos cœurs et puis on confesse avec nos bouches. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Obeying all the truth, not just some of them, but all. Und es geht darum, der ganzen Wahrheit zu gehorchen, nicht nur Teile der Wahrheit, sondern allem. Et c'est ça pourquoi tu dois obéir toute la vérité, pas seulement certaines choses, certains côtés de la vérité. And James said, we should be hearer and the doer also. That's the book of James. Und in Jakobus lesen wir, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sein sollen, sondern auch Täter des Wortes. Et Jacques nous dit aussi qu'on n'attend pas seulement la parole de Dieu, mais qu'on agit aussi selon la parole de Dieu. Just like Christ himself did not just say, I love you, without coming here to die. To pay the price. Amen. He acted. That action, he will not tell you to do what he did not do. Genauso wie Christus hier auf die Erde gekommen ist und nicht nur gesagt hat, nicht nur ausgesprochen hat, dass er uns liebt, sondern diese Liebe auch durch Taten gezeigt hat. Das heißt, er würde uns niemals etwas sagen, was er nicht auch getan hat, was wir tun sollen. Und genauso wie er seine Liebe in Taten gezeigt hat, sollen wir auch unseren Glauben auch in Taten folgen lassen. Et c'est la même chose aussi avec Jésus Christ. Il nous a pas seulement dit qu'il nous aime, mais là aussi agit selon ses paroles quand il est venu ici pour donner sa vie pour nous. He wants to see your action just like you saw his own action. Und er will deine Taten sehen. You know how you saw how you see his action, but you saw how he died for you. You receive his death. You see, you saw it. You believe his death. He wants you. You are seeing his death. He died for you. So also, he wants to see your action. Mm-hmm. He wants to see your action, and that action is I'm no longer worried. Mm-hmm. Und er möchte deine Taten. Want to see that is different. Are you getting it? Mm-hmm. I'm talking in the area of worries. You can see worries a lot in the heart of his children. Mm-hmm. He said he does not like it. Mm-hmm. He hates it. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Und er möchte diese Taten in deinem Leben sehen, genauso wie du seine Taten gesehen hast. Und die Taten, die du gesehen hast, die er getan hat, war, dass er hierher kam und für dich gestorben ist und seine Liebe dir gegenüber bewiesen hat am Kreuz und gezeigt hat am Kreuz. Und genauso wie er diese Liebe Taten hat folgen lassen, möchte er diese Taten auch sehen in deinem Leben. Und die Tat, die du vollbringen sollst, ist, dass du dich nicht mehr sorgen sollst. Denn der Herr sieht sehr viele Sorgen in den Herzen seiner Kinder. Und er möchte, dass wir uns nicht mehr sorgen. Und er möchte diese Tat in deinem Leben sehen. Et la façon comment tu as vu les actions de Jésus-Christ, c'est comme ça aussi Jésus-Christ veut voir les actions dans ta vie. Et puis tu as vu les actions de Jésus-Christ quand tu as vu qu'il a donné sa vie pour toi. Et puis c'est la façon comment toi tu agis maintenant pour qu'il voit tes actions, c'est quand tu arrêtes de te faire des soucis 22, parce que Jésus-Christ peut voir que tu te fais beaucoup Genesis de soucis. 22. Wir lesen 1. Mose 22. Amen. On va lire Genèse 22. You have been hearing his word. Ihr habt seine Botschaft gehört. Et vous avez entendu ses messages. Will you allow him to come in and take away those worries? Und wirst du zulassen, dass der Herr zu dir kommt und dir diese Sorgen abnimmt? Et tu vas permettre que Jésus-Christ vienne? Praise the Lord. Alléluia. Amen. Tu vas permettre pour que Jésus-Christ vienne en toi pour enlever ces préoccupations que tu as. He wants to see that action. Er möchte diese Taten sehen. Il veut voir ces actions en toi. Your worries to be dead and buried. Dass deine Sorgen tot und begraben sind. Il veut voir que tes préoccupations puissent être mortes et enterrées. Your worries can do you no good. Denn deine Sorgen können dir nicht helfen, sie nützen dir nichts. Quand tu te préoccupes, ça te sert à rien, ça va pas t'aider. He's waiting for you. You want to see that action. Und er wartet auf dich. Er möchte diese Aktion, diese Taten sehen in deinem Leben. Et lui, il est en train de t'attendre. Il veut voir ses actions en toi. Just like, you know, when he told Abraham, give me your son. Abraham left with his son. And he did it until Abraham obeyed. The action, the Lord was waiting to see the action. It was after the action, then the Lord now came. Because of time, let's go to the verse. Genauso 13, from verse 13, please. 1. Mose 22, Vers 13. Genèse 22, verset 13. And Abraham lifted up his eyes and looked and behold. Oh, sorry, not there. From verse 12, it's okay. It's better. Ab Vers 12. And he said. Oh, no, that's there's a place I want us to start from. Okay. So let's read from verse 9, please. Verse 9. And they came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there and laid the wood in order and burned Isaac, his son, and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand. You can see the action. In Vers 11 sehen wir die Aktion. Die Aktion von Abraham, die Tat, die er vollzogen wollte. Und diese Tat möchte er auch sehen bei uns. Ici, on voit que puis Abraham étendit la main. Donc, il s'est mis en action. Et cette action, c'est ce que l'Éternel veut aussi voir de nous. Stop listening to what people are saying. What parents, mother, or friends, or whoever is saying. Stop listening. Listen to the voice of Christ alone. Höre nicht auf dem, was andere Menschen sagen könnten, was deine Eltern sagen, was Menschen sagen, die dich sehen, was Leute aus der Arbeit sagen, sondern hör allein auf die Stimme des Herrn. Arrête d'entendre, d'écouter la voix des gens, de la famille, ou bien de tes amis, des travailleurs, des gens qui sont avec toi, autour de toi. Tu dois seulement écouter la voix de Jésus-Christ. If you want them to be saved, stop being worried. Wenn du möchtest, dass diese Menschen errettet werden, dann hör auf, dich um diese Menschen ständig zu sorgen. Si tu veux que ces gens puissent être sauvés, toi tu dois arrêter à te préoccuper. The Lord does not work through worries. Denn der Herr arbeitet faith. Denn der Herr arbeitet nicht durch Sorgen, er arbeitet durch Glauben. Parce que l'Éternel ne travaille pas à travers les préoccupations, il travaille à travers la foi. Faith and worries, they are opposites. Glaube und Sorgen sind gegenteilig. La foi et les préoccupations, les soucis, ce sont deux choses qui sont vraiment contraires. That you are worried means you even know that you are not in faith. If you are in faith, you will never be worried. The Lord said, your father said, well, you know, in Matthew 11 again, come on, told me all you that labor are heavy laden, those problems, he said, I will give you rest. So you can't even prove yourself that you are not resting. If you are resting, you will not be worried. Und die Tatsache, dass du dich sorgst, sollte dir eigentlich ein Indiz sein, dass du gerade nicht im Glauben bist. Denn wenn du im Glauben wärst, dann würdest du dich nicht sorgen. Genauso wie der Herr gesagt hat, legt eure Lasten zu mir und ich werde euch Ruhe geben. Das heißt, du kannst dich selber prüfen. Wenn du nicht in der Ruhe von Christus bist und dir viel zu viele Sorgen machst, dann handelst du nicht im Glauben. Le fait que tu es en train de préoccuper, ça, de te préoccuper toi-même, ça doit te faire voir que toi, tu n'as pas la foi en toi, parce que l'Éternel dit que venez vers moi, vous qui êtes chargés et qui avez des soucis, et moi, je vais vous donner la paix. Mais quand tu te mets à te faire des soucis, ça va te faire voir, ça va te prouver que tu n'as pas la foi en toi. There's no problem bigger than Christ Jesus. Denn es gibt kein Problem, was größer ist als Jesus Christus. Parce qu'il n'y a aucun problème qui est plus grand que Jésus Christ. And those problems did not come to steal, kill and destroy you. Und diese Probleme sind nicht da. Except you allow it. Diese Probleme werden nicht stehlen, töten und zerstören in deinem Leben, es sei denn, du lässt es zu. Et les problèmes que tu as, que tu es en train de vivre maintenant, ce sont pas, ils sont pas venus pour te détruire ou bien te tuer. Ils sont pas sauf si toi tu le permets. Praise the Lord. Amen. And Abraham, verse 10. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. The Lord waited until. Are you getting it? Der Herr he waited, hat. He had, no, he's waiting. He's waiting for that worry to go, so that he will do his job. Mm. Und der Herr hat. Not stopping with your worries or fear. Mm. Und der Herr hat so lange gewartet, bis Abraham diese Aktion vollzogen hat. Und der Herr wartet auch genauso lange bei uns im Leben. Er will, dass diese Taten und diese Aktionen wirklich sehen, bevor er den nächsten Schritt macht. Und deswegen soll die Tat und die Aktion sein, dass wir uns nicht mehr sorgen. Und erst wenn wir aufhören, uns zu sorgen, dann folgt erst der nächste Schritt, aber das erfordert, dass wir uns aufhören sollen, Sorgen zu machen. Ici, au verset 9, on voit que Abraham a lié son fils, il lui a mis sur l'autel, donc il a déjà tout fait. Et l'Éternel, lui, il attend jusqu'à ce que tu puisses faire tes actions, pour voir tes actions avant d'agir. Donc il veut que tu puisses agir de ta part et puis lui va continuer. Parce que si tu ne le fais pas, lui, il n'a pas aussi. When Abraham left the family, the father's country, you know, there's no place in the Bible that said he was worried about what he left. There was no, he never go there. The Bible said his mind did not go there. If not, he could have been tempted to return. You cannot be in two places at the same time. Mm-hmm. Paul said, one thing I do is to be focused on Christ Jesus. Mm-hmm. Allow Christ Jesus to be your focus. Amen. You cannot even take care of anybody. Mm-hmm. It's only Christ Jesus that can take care of people. Amen. You have, you know, you're choosing Christ, it means you submit them to him. Mm-hmm. You should understand that, please. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Als Abraham beispielsweise die Stadt seines Vaters verlassen musste, da lesen wir in keinem einzigen Vers in der Bibel, dass er sich Sorgen gemacht hat um seine Familie und wie es ihm wohl ergeht und dass er sie zurückgelassen hat, sondern er hat ganz allein auf Gott vertraut und hat sich keine Sorgen gemacht. Und genauso möchte der Herr auch, dass wir sorglos sind, denn diese Sorgen helfen dir nicht und diese Sorgen helfen auch diesen Menschen nicht, worum du dich sorgst und weswegen du dich sorgst. Und wir sollten diese Menschen einfach Christus abgeben und sie auch bei Christus lassen. Denn das, die Tatsache, dass wir uns um diese Menschen sorgen, sollte uns klar sein, dass wir nicht im Glauben handeln und dass wir deswegen sozusagen auch die Hände des Herrn zubinden, dass er agiert. Und wir sollten diese Menschen bei Christus lassen und uns nicht um diese Menschen sorgen. Quand Abraham a quitté, il a quitté la terre de son père, on ne voit pas qu'il est écrit, aucune place dans la Bible ne fait voir que lui, il s'est préoccupé. Parce que l'Éternel veut te dire que quand il t'envoie quelque part, tu dois le faire avec la joie, tu dois lui faire confiance. Parce que les gens qu'il a quittés, ou bien que comme Abraham a quitté, c'est l'Éternel qui prend soin de ces personnes. Toi, tu ne peux pas prendre soin de ces personnes. C'est pour cela que tu dois vraiment faire confiance à l'Éternel. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. You can see here that in verse 11, Abraham, verse 10, Abraham wanted to kill the son. this, that child. And the angel, in verse 11, and the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, here I am. And he said, lay not your hand. You know, he is not a killer. Mm. You know, the Lord is not a killer. Mm. He is life. Amen. Are you getting it? Amen. He never kill anyone. Amen. And no. He wants you. He wants to see if you can believe him. Mm. If you can trust him, if you can give him everything. Mm. He wants to see it. Mm. He will not allow them to be destroyed. Mm. He did not allow Isaac to be destroyed. Amen. He will not allow them to be destroyed. Amen. As far as you keep on holding on to him, Amen. Abraham believed God. Amen. Amen. And he said, okay, sir. Der Herr möchte in deinem Leben sehen, ob du ihm wirklich vertraust. Und er hat es auch hier bei Abraham gesehen, dass Abraham bereit war, seinen Sohn umzubringen und der Herr zur rechten Zeit eingegriffen hat, weil der Herr nämlich kein Mörder ist und der Herr möchte auch nicht töten in deinem Leben und wird auch nicht zulassen, dass irgendjemand in den Tod geht, sondern er möchte sehen, ob du ihm wirklich glaubst, ob du ihm wirklich vertraust und ob du ihm wirklich diese Menschen abgegeben hast, damit er sozusagen diese Menschen, damit du sozusagen diese Aktion bringst oder diese Aktion vollziehst, dass du dich nicht sorgst, sodass er wirken kann und dass er eingreifen kann zur rechten Zeit. Ici, on voit ici que Abraham était prêt à tuer son fils. Mais l'ange de l'Éternel lui a dit de ne pas faire ça. Et ça va te faire voir que l'Éternel, il ne prend rien de toi. Il ne tue personne. Il est quelqu'un qui donne. Il a même donné sa vie. Mais il ne tue pas. Et c'est pour cela que les gens que tu as laissés derrière toi, lui, il prend soin de ces personnes. Il ne va pas les détruire. Au contraire, si tu as la foi en lui, il va, oui, ça sera, il va aider ces personnes. Verse 12 is very interesting. Verset 12. Verse 12. And he said, lay not your hand on the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God. Are you getting it? For now I know that you love me more than you love your son. Then yet. But now I know that you can choose me. You are ready for me. Are you getting it? It is for your own victory. Der Herr sagt, denn jetzt weiß ich, nun weiß ich, dass du wahrhaftig bereit wärst, alles zu geben. Jetzt weiß ich, dass du wirklich nicht mal deinen einzigen Sohn verschont hast um meinetwillen. Jetzt weiß ich, dass ich den nächsten Schritt gehen kann mit dir. Und es ist wirklich zu deinem eigenen Besten, dass du dem Herrn so frei vertraust. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car c'est maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique fils. Donc en fait, c'est Dieu qui dit ici que, oh, maintenant je vois que tu es capable, que tu me fais confiance. Et c'est là qu'il dit que maintenant je sais que tu fais confiance, je sais maintenant que tu me choisis, que tu es même prêt à donner ton fils pour moi. C'est là que l'Éternel a vu que Abraham fait confiance parce que il a posé cet acte. Amen. Amen. You know, he wants us to leave everything for him. Amen. Er möchte, dass wir alles für ihm hinterlassen. Il veut qu'on puisse abandonner tout pour lui. He said, I know that thou fearest God, since thou hast not withheld your son, your only son from me. You have not withheld your mother, your only mother for me. Your father, your only father for me. Your friend, your only friend for me, your best friend. You know, whatever it is, you choose to let them go and say yes to me. Mm. And because of that, if you read, look at verse 15. Verse 15. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time and said, by myself have I sworn, said the Lord. For because thou hast done this thing, and have not withheld your son, thy only son, in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thee, thy seed, as the stars of the heaven and of the sand which is upon the seashore, and your seed shall possess the gate of his enemies, and in thy seed shall all the nation of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. We talk a lot about voice on Sunday. Amen. Am Sonntag werden wir über die Stimme sprechen. Amen. It's part of next week message. Amen. Dimanche on va beaucoup parler des voix. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. So please, if you have any question or whatever it is, you have to ask, or please quickly say, then we close. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Please trust him. Amen. Amen. Abraham, the trust he had on the Lord, it was so heavy. Yeah. For somebody, the son that you used more than 20 years to look for. And God said, give me him. And you took that child. Faisais confiance à l'Éternel parce que c'est le fils. Il a imaginé comment Abraham a dû souffrir parce qu'il a attendu pendant des années, plus que 20 ans, pour avoir ce fils-là. Et maintenant, l'Éternel lui dit, donne-moi ce fils. Il était prêt à le faire. Quelle confiance! It's like us today, the mother we know for years. We have been one with them for years. The sister that we have been there for years. And Jesus is now saying, I should be there for them. I'm no longer you. Tout comme aujourd'hui, tu te dis que, ma mère que j'ai été avec elle pour toujours, et ma meilleure amie, ou bien mes soeurs, ou bien mes amis, et maintenant c'est Jésus-Christ qui te dit, oui, tu as été là pour eux, mais maintenant c'est moi qui veux être là pour eux. C'est pour cela que tu dois les donner envers moi. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen.